Anlässlich des 20. Jahrestages der Veröffentlichung des unvergänglichen klassischen Werkes des Genossen Kim Jong-il, die vom großen Führer Genossen Kim Il-sung hinterlassenen Hinweise zur Vereinigung des Vaterlandes konsequent in die Tat umsetzen, gab es am 3. August im zentralen Arbeiterclubhaus eine Veranstaltung der Stadt Pyongyang. Daran nahmen die führenden Kader der Partei und des Staates, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Funktionäre der Massenorganisationen und der betreffenden Bereiche sowie die Werktätigen der Stadt Pyongyang teil. Der Referent verwies darauf, dass Genosse Kim Jong-il in seinem Werk, das er am 4. August zu C86 1997 veröffentlicht habe, die drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes, das 10-Punkte-Programm zum großen Zusammenschluss der ganzen Nation und den Vorschlag zur Gründung der Konföderativen Republik Korea, die der Präsident Kim Il-sung vorgelegt habe, als drei Chartas für die Vereinigung des Vaterlandes formuliert und die Aufgaben, Methoden und prinzipiellen Fragen für die Verwirklichung der Sache der Wiedervereinigung Koreas allseitig erklärt habe. Sein klassisches Werk, so fuhr der Referent fort, gilt als ein unsterblicher Zyklus, der die Idee, Linie und wertvollen Verdienste von Kim Il-sung für die unabhängige Wiedervereinigung Koreas allseitig verkörpert und auf alle Fragen bei der Einheit des Landes, des größten Wunsches der Nation, wissenschaftliche Antworten gab. Man soll sich nun unter der herausragenden Führung vom obersten Staatsführer Kim Jong-un für den endgültigen Sieg der koreanischen Revolution und die selbstständige Wiedervereinigung des Vaterlandes energisch anstrengen.